ein nationales Zuteidologie-Seminar zum Thema Die Rolle der Jugend beim Aufbau vom souveränen Afrika aus Anlass des 58. Jahrestages der Unabhängigkeit der Republik Guinea fand am 4. November in Conakry, Guinea statt. Daran waren detailliert die Persönlichkeiten der Demokratischen Vereinigung Afrikas, der Demokratischen Partei Guineas und der sozioideologischen Organisationen, einschließlich des guineischen nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studentenkomitees, die Massen, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in diesem Land, die Mitarbeiter der TVJK-Botschaft und die Delegation des Vereins der Gesellschaftswissenschaftler Koreas, die die afrikanischen Länder besucht. Nach der Gratulationsrede des Generalsekretärs der Demokratischen Vereinigung Afrikas, der Demokratischen Partei Guineas, gab es Referat und Reden. Der Referent und die Redner würdigten den Genossen Kim Jong-un, der die Zhuge-Ideologie, die von Genossen Kim Il-sung begründet und von ihm und Genossen Kim Jong-il vertieft und weiterentwickelt wurde, als Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus definierte und mit dieser Ideologie als Richtschnur die Revolution und den Aufbau klug führt. Sie äußerten ihren Entschluss, der TVJK in ihren Erfahrungen bei der erfolgreichen Lösung der Jugendfrage aktiv nachzueifern und dadurch zum Aufbau vom souveränen und aufblühenden Afrika beizutragen. Auf dem Seminar wurde eine Glückwunschadresse an Genossen Kim Jong-un angenommen.